versuche jetzt mal ein Gedicht vorzutragen. Das ist eine Adaption von Bob Dylans Man in a Long Black Coat und heißt Der Mann im langen schwarzen Cape. Bambus wiegt zitternd in tropischer Nacht, eine Tür fällt ins Schloss, irgendwo wird gelacht. Blau blättert Farbe von totem Holz, Wäsche weht an der Leine, ein Gecko stumm und stolz. Im Abwasch noch Teller, doch kein Zettel, kein Schrieb, sie ging weg mit dem Mann im langen schwarzen Cape. Dürres Gras zwischen Gleisen, wo längst kein Zug mehr fährt, im alten Ballsaal da draußen spielt eine Band heiß und schwer. Sie fragte um einen Tanz, er stand einfach da, ein Fremder mit einem Gesicht wie eine Maske so starr. Niemand weiß warum, keine Bibel, kein Gebet, doch sie ging weg mit dem Mann im langen schwarzen Cape. Heißer Wind von den Bergen in die Ebene fällt, aus dem Busch klingen Trommeln, wo du willst. Feuerfunken stieben, Schatten überall, viel ist zu hören, doch nicht ihrer Stimme Schall. Was immer auch kommt, es ist fast nie zu spät, doch sie gab mehr als ihr Herz dem Mann im langen schwarzen Cape. Wo Leben ist, da ist auch der Tod allemal, sagt der Prophet, und ein zweites ist ebenso wahr. Du kannst Dinge verlieren, die du nie besessen hast, und wer hört schon die Steine schreien in der einsamen Nacht? Wellen brechen gellend am Mitternachtsstrand, draußen vor der Bucht, zurück bleibt kein Pfand. Nur der Mond, der purpurblau am schwarzen Himmel hängt, und das Brüllen der Zikaden, wo der Buschwald beginnt. Man sagte, Gesicht und Stiefel seien bedeckt mit rotem Staub bei diesem Mann im langen schwarzen Cape. Wo Leben ist, da ist auch der Tod allemal, sagt der Prophet, und ein zweites ist ebenso wahr. Du kannst Dinge verlieren, die du nie besessen hast, und wer hört schon die Steine schreien in der einsamen Nacht?